Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Heilbronn, den 27. August 93. Ich schreibe dir sehr spät, lieber K., weil die Ermüdung von der Reise, übles Befinden und Zerstreuungen mich seither gar nicht zum Schreiben kommen ließen. Wir sind am 8. dieses Monats nach einer zwar beschwerlichen, aber von allen üblen Zufällen freien Reise glücklich hier angelangt. Meine Frau hat die Strapazen sehr gut ausgehalten und befindet sich sehr wohl. Mit mir ist es immer das Alte. Die meinigen fand ich wohl auf und, wie du denken kannst, sehr vergnügt über unsere Wiedervereinigung. Mein Vater ist in seinem 70. Jahre das Bild eines gesunden Alters, und wer sein Alter nicht weiß, wird ihm nicht 60 Jahre geben. Er ist in ewiger Tätigkeit, und diese ist es, was ihn gesund und jugendlich erhält. Meine Mutter ist auch von ihren Zufällen frei geblieben und wird wahrscheinlich ein hohes Alter erreichen. Meine jüngste Schwester ist ein hübsches Mädchen geworden und zeigt viel Talent. Die zweite Schwester versteht die Wirtschaft sehr gut und führt jetzt in Heilbronn meine Ökonomie. Es ist hier teurer zu leben als in Jena. Lebensmittel, Wohnung, Holz sind kostbare Artikel. Der hohe Preis der ersten aus den Gasthöfen nötigte mich, sogleich auf eine eigene Menage zu denken, und die Erfordernisse dazu haben mich freilich etwas Beträchtliches gekostet. Aber dem ungeachtet ist der Unterschied so beträchtlich, dass die ganze Auslage einer wirtschaftlichen Einrichtung mit demjenigen bezahlt wird, was ich durch eine eigene Ökonomie in 3 Monaten ersparen kann. Ich war in Ludwigsburg und auf der Solitude, ohne bei dem Schwabenkönig anzufragen. Dieser hat übrigens meinem Vater doch auf sein Ansuchen erlaubt, mich etliche Mal in Heilbronn zu besuchen. Stuttgart habe ich noch nicht besucht und auch noch wenige meiner alten akademischen Bekannten gesehen. In Gmelin fand ich einen sehr fidelen Patron und einen verständigen Arzt. Für den Magnetismus ist er noch sehr eingenommen, übt ihn aber selten oder gar nicht mehr aus. Soviel ich aus den wenigen Gesprächen urteilen kann, in die ich mich mit ihm über diese Materie einließ, so wird mein Glaube daran eher ab als zunehmen. Gmelin ist zum wenigsten der Mann nicht, der über Selbsttäuschung hinweg wäre, und in seinen Anpreisungen des Magnetismus ist mir zu viel Neigung für das Wunderbare. Hier in Heilbronn zweifeln viele sehr vernünftige Leute, die noch dazu Gmelins Freunde sind. Aber ich will und kann noch nicht von dieser Materie urteilen. Hier habe ich noch nicht viele Bekanntschaften, weil ich mich meistens zu Hause hielt. Die Menschen sind hier freier, als in einer Reichsstadt zu erwarten war, aber Kunstinteresse findet sich blutwenig. Einige literarische Nahrung verschafft mir eine kleine Lesebibliothek und eine schwach vegetierende Buchhandlung. Der Neckarwein schmeckt mir desto besser, und das ist etwas, was ich auch dir gönnen möchte. So enorm teuer dieses Jahr alles und besonders der Wein ist, so trinke ich doch für dasselbe Geld noch einmal so viel Wein als in Thüringen, und zwar vortrefflich. Lebt alle glücklich und vergnügt und denkt unserer mit Liebe. Dein S. Deinen Brief habe ich von Jena erhalten. Eine besondere Adresse an mich ist nicht nötig.